Hallo mein Schatz, es folgt der Klopsi-Cast, Folge 9. Ja, ich habe hier gerade die ganze Zeit rumgesessen und meine Arzneistoffkarten fertig gemacht, beziehungsweise nur diejenigen der praktikumsrelevanten Stoffe, das sind ungefähr 100, die restlichen 40 muss ich noch zu Ende machen. Das wird ein schöner Spaß, aber jetzt habe ich erstmal die gemacht und ich bin etwas genervt und angestrengt und weiß gar nicht, wie ich das jetzt bewerkstelligen soll. Aber ich krieg das schon irgendwie hin. Und so. Ansonsten habe ich heute schon den ganzen Tag so komische Hitzewallungen und bin wie immer relativ emotional. Ich habe mir auch Blumen gekauft. Nur die ganz billigen für 1,99 €, aber ich habe mir welche gekauft, damit sie nicht ganz so karg ist. Aber irgendwie hat es an meiner Tristesse nicht viel geändert. Aber andererseits, ich weiß ja jetzt auch ungefähr jeden Tag und jede Stunde, dass ich den tollsten Mann der Welt habe. Und klar, das wusste ich auch schon vorher, aber solange ich dich eben habe, kann ich gar nicht so traurig sein, weil ich dich ja noch habe. Ne? Verstehst du? Ah. Ja, so ist das jedenfalls. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist der 24. November 2015. Und heute vor warte, ich komme gleich drauf. Rechner, komm schon. Ja, ich kann heute nicht mehr Taschenrechner, Kopf rechnen. Oh, guck mal, es gibt einen Google-Taschenrechner. Wer hätte das gedacht? 2015 minus 1859. Huch, das war falsch. 2015 minus 1859. Whoop. Heute vor 156 Jahren hat Charles Darwin On the Origin of Species rausgebracht. Heute ist also bekanntlich der Darwin-Tag. Das ist würdig und recht. Ich frag, guck mal gerade, ob du das in deinem Blog, mit dem du mich ja wahnsinnig machen willst, bekanntermaßen, schon geschrieben hast, hast du nicht. Vielleicht ist das ja sogar eine neue Information für dich. Jedenfalls gibt es ein schönes Darwin-Zitat, das du bestimmt auch kennst. Und weil es so schön ist und ich weinen musste, als ich es heute gelesen habe, lese ich es dir jetzt vor. Thus, from the war of nature, from famine and death, the most exalted object which we are capable of conceiving, namely the production of the higher animals, directly follows. There is grandeur in this view of life, with its several powers having been originally breathed into a few forms or into one, and that whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning, endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved. Es macht mich einfach so froh, dieses Zitat. Es ist so schön und so toll und überhaupt und alles. Ja, zum Glück gab es den Mann. Und leider haben ja Nightwish ihr Album auch so genannt. Dieses Album, das nicht gut ist. Ich finde, die haben dem damit Gewalt angetan. Aber nun, was will man machen? Ich muss jedenfalls dann immer dran denken, was du für ein toller Biologe bist und heute habe ich erst wieder jemanden kennengelernt, der nicht mal wusste, was Forensik bedeutet und dementsprechend vermutlich nicht sehr klug und gebildet ist. Und immer wenn ich dann solche Leute treffe und dann im Gegensatz zu dir die sehe, dann denke ich mir, oh Mann, ich habe den besten Mann der Welt. Aber ich denke es mir auch so. Ich würde mir das auch denken, wenn ich Chippendale Albert Einstein treffen würde. Denn genau genommen bist du Chippendale Albert Einstein. Ich denke, so wirst du ab jetzt heißen. Chippendale Einstein. Ach. Ja, nun. Dieser geistreiche Beitrag war heute der Klopsi-Cast. Jetzt wünsche ich dir eine gute Nacht und sende dir ganz viele Küsse. Und ich hoffe, du denkst dran, dass ich dich über alles liebe. Tschüss, mein Schatz.